Den Teil unseres Unterrichtes, inshallah. Wir reden über die Araber. Ein bisschen. Ja. Hi. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من قبيل معرفة الدين ومعرفة الأمور بشكل صحيح وليتنبه أهل الإسلام إلى أنه كتب في السيرة بعض المستشرقين وقد أدخلوا في السيرة من الأكاذيب الشيء الكثير فلذلك تصدى علماء الإسلام لذلك وكتبوا في السيرة حتى يبينوا سيرة نبيه ويجب على المسلم أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة حديثية يعني دراسة حديث بحيث يضبط المسائل فلذلك إن شاء الله سنقوم في كل درس بعد درس اللغة العربية حتى يكون فائدة للإخوة إن شاء الله سنأخذ شيء قليل عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسأبدأ إن شاء الله بموجز لتاريخ العربي قبل الإسلام وثم نتكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام وثم قصة أهل مكة وكيف نشأت مكة من كان بمكة ومن كان يحكم مكة وثم نتكلم عن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وثم نتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونتابع في هذا وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بارك الله فيكم أن نكون بهذا البحث قد أدينا الذي علينا من الأمانة العلمية ومن البحث الحديثي فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير wenn wir über die Geschichte von unserem Propheten Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi sprechen oder wenn wir davon erzählen, wenn wir unterrichten, dann ist das nicht, um eine Geschichte zu hören, sondern das ist Religion. Das ist unsere Religion. Und das ist sehr wichtig, dass wir die Sira vom Propheten Muhammad salallahu alayhi wa sallam lernen, weil viele Orientalisten über die Sira geschrieben haben, aber die haben sehr viele Lügen drinne mit sozusagen gesteckt. Da haben manche Gelehrten von den Muslimen sozusagen sich auf den Weg gemacht und sie haben Bücher über die Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschrieben, damit sie auch diese Lügen aufdecken und damit sie die richtige Art und Weise von Lernen und Lehren der Sira lernen. Also ich würde nicht sagen Lügen. Doch. Nein, Lügen steckt das schlechte Absicht. Natürlich. Und ich glaube, vielleicht ist Missverständnis. Nein, ich sage hier Lügen. Weil wenn man über etwas spricht, was man nicht weiß und absichtlich bestimmte Geschichten bringt, die man weiß, dass die nicht stimmen, da weiß man, das stimmt nicht, dann ist das eine Lüge. Wenn ich sage zum Beispiel, du heißt Paulo, heißt du Paulo? Ja, und ich weiß, du heißt nicht Paulo, aber ich will Paulo sagen, damit die Leute denken, du bist schlecht. Ja, das ist anders. Aber allgemein, wenn wir über die Sira vom Propheten Muhammad s.a.w. sprechen, dann wollen wir versuchen, sozusagen die Angaben, die authentisch sind, das bedeutet wie in der Hadith-Lehre im Islam, sozusagen festgesetzt ist, sozusagen davon berichten. Ich möchte nicht in diesem Zusammenhang oder in dieser Unterrichtsreihe, ich möchte nicht das tun, dass wir, barakallahu fikum, dass wir einfach so erzählen, sondern ich möchte, dass wir die Angaben, die wir geben hier, die müssen authentisch sein. Und authentisch heißt, dass die Hadith-Lehre hier, die sozusagen die Regeln der Hadith-Lehre hier verwendet werden müssen. Das ist, was wir hier in diesem Zusammenhang haben wollen. Dazu werden wir inshallah erstmal mit so eine nicht umfassende, sondern eine zusammengesetzte Version von der Geschichte der Araber erzählen und dann über die Geschichte von Ibrahim alayhi salam, dem Propheten Ibrahim, der Vater vom Propheten, und dann über Mekka und Entstehung von Mekka, und dann reden wir über die Familien von Mekkanern, und dann reden wir über die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und über seine dann Geburt und in welchem Jahr das war und so alles. Und dann kommen wir sozusagen schrittweise, dass wir auch weiter und weiter kommen. Diese Unterrichte habe ich schon gemacht und die sind auch im Internet zu hören auf audioislam.de. Aber nochmal, inshallah, machen wir ja auf Arabisch und auf Deutsch, bi'izni ta'ala. Shibhu Jazirat al-Arab. Shibh Jazirat al-Arab. Shibhu Jazirat al-Arab, akbar jaziratin fil alam. Wa masahatuha taqriban مليون ميل مربع، ويحدها من الجنوب البحر العربي أو المحيط الهندي يسمى، ومن الشرق الخليج العربي ونهر الفرات، ومن الغرب البحر الأحمر، ومن الشمال البحر المتوسط. فذلك سميت جزيرة العرب لأنه في المحيط الهندي من الأسفل، من الغرب أو من الشرق عفوا، من الغرب البحر الأحمر، ومن الشرق الخليج العربي، وفقط في حدودها الشمالية قسم منها يحدها البحر المتوسط، ولكن البقية يحدها البر. فلذلك سميت شبه الجزيرة العربية. هناك الجزيرة، وهناك بعض العلماء من أدخل بلاد الشام كذلك في شبه جزيرة العرب، في شبه جزيرة العرب من أدخل بلاد الشام كذلك، فصارت كلها صارت من اليمن جنوبا إلى تركيا أو جبال طوروس شمالا. هذا حتى نعرف بارك الله فيكم على أي منطقة نتكلم نحن. ولذلك كانت الجزيرة العربية لهذا الموقع الهام كان لها أهمية في التاريخ، لأنها تربط بين قارات ثلاث، بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، تربط كلها، وربطت بين حضارتين، حضارة الرومان وحضارة الفرس، لأن الجزيرة العربية كان فيها هؤلاء. وشبه الجزيرة العربية مناطق صحراوية اليوم، مناطق صحراوية، ومن قبل كانت مناطق صحراوية، وهذه تقسم أصلا إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أقسام، وهي نجد والحجاز والعروض واليمن والربع الخالي. فهذه أقسامها، أقسام جزيرة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى ترجع جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت، أي كانت في يوم من الأيام مليئة بالمروج والأنهار، بالعشب والخضرة والماء، ولكن نتيجة التصحر الذي حصل فعادت صحراء، ولكن سترجع مرة أخرى مروجا وأنهارا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Die arabische Halbinsel. Die arabische Halbinsel. Das ist die größte Halbinsel auf der ganzen Welt. Und das ist ungefähr 1 Million Meilen, Quadratmeilen, die arabische Halbinsel. Südlich davon ist der Ozean hier, der Indische Ozean oder Arabische Ozean. Westlich davon ist das Rote Meer. Östlich davon ist der Arabische Golf oder man sagt auch Persische Golf, ist egal jetzt ob Arabisch oder Persisch. Und nördlich ist ein Stück von dem Mittelmeer und dann sozusagen Syrien und oben Taurus Berge. Taurus Berge. Das sind, barakallahu fikum, sozusagen erstmal geografisch gesehen, damit wir über dieses Gebiet sprechen. Damit wir über dieses Gebiet sprechen, damit wir wissen, wo wir sind. Und diese Position auf der ganzen Welt oder diese Lage macht das sehr wichtig, macht die arabische Halbinsel sehr wichtig, weil die arabische Halbinsel verbindet zwischen Afrika, Asien, Europa, alles zusammen. Und dazu auch, manche Gelehrten, wie Al-Hamadani, der hat auch gesagt, die syrischen sozusagen Gebiete, die gehören auch zu arabischer Halbinsel, barakallahu fikum. Ja? Das heißt, wenn wir so denken, dann ist das von der Türkei, von Taurusgebirgen, bis Jemen und von dem Roten Meer bis zum Persischen Golf oder Arabischen Golf. Das ganze Gebiet ist die arabische Halbinsel und das ist sehr wichtig. Die arabische Halbinsel ist sozusagen, barakallahu fikum, das besteht aus 5 Teilen. Aus 5 Teilen. Der erste Teil heißt Al-Hijaz. Al-Hijaz. Oder man nennt das auch die Hama. Die Hama. Warum Al-Hijaz? Es gibt ein Gebirgreihe, Gebirge, die fangen in Syrien an, über Palästina nach unten, über Jordanien bis nach unten. Das heißen As-Sarah. Die Gebirge von As-Sarah. As-Sarat, yani. Was zwischen diesen Gebirgen und dem Roten Meer ist, das nennt man Al-Hijaz. Und dort ist Mekka und Medina. Unten ist Al-Jemen. Jemen. Südlich. Auf der anderen Seite, zwischen den Gebirgen und dem arabischen oder persischen Golf, dort heißt das Al-Arud. Al-Arud, wo heute Kuwait und so ist. Dann in der Mitte haben wir 2 Teile. Najd, das ist, barakallahu fikum, das Gebiet, was sozusagen hügelförmig ist und das ist über sozusagen die Erde. Das ist kein Berg. Und dann die Wüste, Ar-Ruba' al-Khali, das bedeutet, man sagt, das ist der leere Viertel. Das ist Ar-Ruba' al-Khali. Das Ganze, das andere, das Ganze ist die arabische Halbinsel. Und man merkt heute, das ist eine Wüstenregion, das ist Wüste. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht einbrechen, bis die arabische Halbinsel wieder von Wasser und Grünen befüllt wird, wie das früher war. Das heißt, früher war die arabische Halbinsel von früher war die arabische Halbinsel Früher war die arabische Halbinsel, genau, früher war die arabische Halbinsel mit Grün und mit Wasser sozusagen gefüllt. Aber jetzt ist es anders geworden. Das kann man heute auch wissenschaftlich belegen, weil wir wissen ja, diese Erderwärmung und so weiter. Und vielleicht nach ein paar Jahren wird die Sache anders sein. Das ist erstmal über Geografie dieses Gebietes, weil das sehr wichtig ist. Das bedeutet, der Fehler, die viele machen, die nennen das ganze Gebiet Hijaz. Und das stimmt nicht. Hijaz ist nur dieses Gebiet, das nennt man auch die Hama. Das ist zwischen den Gebirgen As-Sara und zwischen dem Roten Meer. Das ist Al-Hijaz. Aber wo zum Beispiel Riyadh ist jetzt, heute Riyadh, die Hauptstadt von Saudi-Arabien, das heißt kein Hijaz, das heißt Najd. Und im Hadith von Najd kommt der Horn von dem Teufel, das wird damit gemeint, nicht Najd Saudi-Arabien, sondern Najd von Irak, wie Ibn Mas'ud das gesagt hat. Man, das ist auch wichtig, dass man diese Gebiete kennt, damit man auch etwas versteht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Übrigens, manche Gelehrten meinen, Jazirat al-Arab ist nur Al-Hijaz, nur Mekka und Medina. Die meinen, Jemen gehört nicht dazu, Syrien gehört nicht dazu, auch Najd gehört nicht dazu. Nur meinen sie, Al-Hijaz, dieses Gebiet, das ist Jazirat al-Arab, das ist die arabische Halbinsel. Weil das auch mit der Religion zu tun hat. Es gibt eine große Diskussion in der Religion bezüglich Bestimmung, wo genau Jazirat al-Arab ist. Das ist das gleiche wie Mekka. Wo ist genau Mekka? Das wird die Grenzen. الناس الذين يقطنون في جزيرة العرب هم من الجنس العربي وهم ساميون وهم ساميون نسبة إلى سام ابن نوح والشعوب السامية هم الذين يتكلمون العربية والعبرانية والسريانية والحبشية هؤلاء هم الساميون والجنس العربي قطن هناك يعني كان يعيش هناك منذ زمن والجنس العربي هو من الجنس الأبيض وفي علم الانتروبيولوجيا يعني أشكالهم هي من أرقى الأشكال وكذلك لغتهم وطبيعتهم والعرب من أقدم الأمم في تاريخ الأمم والعرب يقسمون إلى ثلاث أقسام انتبهوا إلى عفوا ثلاثة أقسام العرب يقسمون إلى ثلاثة أقسام العرب البائدة يعني التي بيدت ذهبت وهم قبائل عاد وثمود والعمالقة وغيرهم وهذه بادت قبل الإسلام يعني ذهبت قبل الإسلام وكان لهم ملوك وامتد ملكهم إلى الشام ومصر والمؤرخون أهل التاريخ يقسمون العرب البائدة إلى قسمين مرة أخرى العرب البائدة إلى قسمين العمالقة وهم من نسل لاوز ابن سام ابن نوح والآخرون من نسل إرم ابن سام ابن نوح فالأولون يقال لهم الساميون والآخرون يقال لهم الآراميون إرم ابن سام ابن نوح الآراميون لاوز بن سام بن نوح الساميون و الساميون منهم العمالقة العمالقة امتد ملكهم إلى مصر وملكوا العراق وهم اللي أسسوا دولة حمورابي قانون حمورابي المشهور بابل وأما العرب الباقيون فهم القحطانيون وهم أولاد قحطان الذين كانوا يسكنون الجنوب اليمني، ومنهم ملوك اليمن ومملكة معين وسبأ وحمير، ومنهم اللخميون الذين نزلوا الحيرة على تخوم فارس، ومنهم الغساسنة على حدود بلاد الروم، ومنهم كذلك الأزد أو الأزد، والذين تفرع منهم الأوس والخزرج، وكذلك الجراهمة الذين حطوا رحالهم بالقرب من مكة. والنوع الثالث من العرب العدنانيون، نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل عليه السلام، وهؤلاء يسمون العرب المستعربة، أما الأولين فيعدون العاربة. وهؤلاء هم عرب الشمال، موطنهم أصلا مكة، وهم أبناء إسماعيل عليه السلام، لأنه أول من نطق بالعربية، يعني من تقبل من من من من من تكلم بالعربية. وهم قبائل مضر وقبائل ربيعة مثل هوازن، غطفان، تميم، عدي، قريش، وقبائل ربيعة مثل عبد القيس وبكر وتغلب وحنيفة. وهؤلاء الذين هاجروا إلى مناطق كثيرة، فهاجروا إلى البحرين، وهاجروا إلى اليمامة، وهاجروا إلى مناطق أخرى. هذا بالنسبة، بارك الله فيكم، لوجود الجنس العربي هناك. وانتبه يا أخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكم من تراب، يعني آدم خلقه الله من تراب، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الكلام ليس من باب الآن تلميع الجنس العربي أو غير ذلك، وإنما هو من باب فقط أن نتكلم على نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Diejenigen, die in der arabischen Halbinsel leben und lebten, die sind die Araber. Und die Araber, die sind eine Gruppe oder ein Stamm von den Semiten. Oh, das wird, die Araber sind Semiten. Die können keine Antisemiten sein. Das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Und diese Semiten, die sind sozusagen die Nachkommenschaft von Sam ibn Nuh. Sam, der Sohn von Nuh a.s. Und diese, die sprechen vier Hauptsprachen. Das heißt, arabische Sprache, Hebräisch, syrianische Sprache und Abyssinisch. Das sind diese vier Sprachen, die die Semiten sprechen. Und die Araber, die sind sozusagen von den Leuten, die helle Haut haben und introbiologisch sind von den entwickelten Formen der Menschen und der Menschheit. So sagt man in Introbiologie, weil sie sozusagen in der Mitte sind zwischen diesen Kontinenten. Die Araber, die sind drei Gruppen. Die sind erstmal Al-Arabul Ba'ida. Al-Ba'id, das ist der schon ausgestorben ist. Der ausgestorbene sozusagen Araber. Und das sind diese Völker von Ad, Thamud, Al-Amalika und andere. Und diese, die sind zwei Teile. Diese sind zwei Teile. Ein Teil, die sind Al-Amaliqa und die sind von Lawis ibn Sam ibn Nuh. Lawis, Sohn von Sam, Sohn von Nuh. Und diese heißen Samiyun, Semiten. Die anderen, die sind von der Nachkommenschaft von Iram, der Sohn von Sam von Nuh. Und die heißen Al-Aramiyun, die Aramiten. Al-Amaliq, die waren die Leute, die in Ägypten Staat gegründet haben und dann in Irak haben sie Staat gegründet. Und Hammurabi. Hammurabi ist auf Deutsch auch Hammurabi? Kennt ihr das? Mit dem Gesetz Babylon. Hammurabi. Mit dem Gesetz von Hammurabi. Die waren eigentlich die Al-Amaliqa. Und diese Leute sind eigentlich sozusagen ausgestorben. Die zweite Gruppe von den Arabern, die heißen Al-Qahtaniyun oder Al-Qahtaniya. Und diese auch nennt man Al-Arabul Ariba. Al-Ariba, warum? Weil die nicht an einem Platz geblieben sind, sondern sie waren immer sozusagen in Auswanderung. Und diese Leute, die waren auch dann nach diesen Al-Ba'ida. Und die sind die Königreiche, die in Jemen waren. Wie zum Beispiel Königreich von Ma'in, Saba, Himyar. Und von ihnen waren die Könige von Al-Manadira in Al-Hira zu Irak und die Könige von Al-Ghassasina. Und von ihnen auch sind Al-Aus und Al-Khazraj. Die Al-Aus und Al-Khazraj, die in Medina lebten. Die dritte Gruppe von den Arabern, die heißen Al-Adnaniyun. Al-Adnaniyun. Das heißt die Adnaniten. Und diese Adnaniyun, die sind von Adnan, der sozusagen von der Nachkommenschaft von Ismail a.s. ist Ismail, der Sohn von Ibrahim. Und diese Leute heißen Al-Arabul Musta'riba. Al-Arabul Musta'riba. Ja? Al-Arabul Musta'riba. Und die sind die nördlichen Araber, sozusagen. Die heißen die nördlichen Araber. Und diese Leute, sie waren von Jurham, das war ein arabischer Stamm. Und die waren, dieser arabische Stamm, das war in Mekka. Bevor Mekka gegründet worden ist. Und mit Hajar, die Mutter von Ismail a.s. Und später, als Ismail a.s. sozusagen erwachsener Mann geworden war, oder ein richtiger Mann geworden war, der hat von diesen Leuten geheiratet. Und von ihm stammen eigentlich Al-Arab al-Musta'riba. Und das sind zwei Hauptstämme von ihnen, die bekannt waren, die heißen Rabi'a und Mudar. Die sind sehr bekannt. Und die sind sozusagen die arabische Stämme, die später dann ausgewandert sind in der arabischen Halbinsel. Manche waren in Bahrain, andere waren dann in Yamama. Und diese Leute, die heißen Al-Adnaniyun. Warum? Weil die von Adnan sozusagen abstammen. Und Adnan ist einer von Enkelkindern von Ismail a.s. Das sind die Araber. Und hier, barakallahu fikum, muss ich etwas bemerken. Nicht, dass man falsch versteht. Wenn wir jetzt über die Araber sprechen, da meine ich nicht Nationalismus. Und da meine ich nicht, dass wir jetzt die Araber polieren wollen. Nein. Sondern ich rede jetzt von den Arabern, weil das mit der Geschichte zu tun hat. Und weil das die Abstammung vom Propheten Muhammad s.a.w. ist. Und der Prophet sagte, euer Vater wurde von der Erde erschaffen. Und kein Araber hat sozusagen mehr Vorrang als Nicht-Araber. Und Nicht-Araber und kein Nicht-Araber als Araber, der angesehenste von euch ist der Gottesfürchtigste. Aber das muss man hier erklären, damit man versteht, um was es geht sozusagen. Um welche Leute sprechen wir hier? Damit man auch das genau weiß. Weil diese Orientalisten, die gelogen haben über unsere Religion absichtlich, die haben solche Themen sozusagen missbraucht, ausgenutzt für ihre Lügen. Und deshalb sollten die Muslime Ahnung in diesem Zusammenhang haben. Erstens. Zweitens, das ist wichtig, hier, dass auch die Nicht-Muslime davon erfahren, wie die Geschichte von Arabien war. Damit sie auch die Zusammenhänge verstehen, wenn wir dann später über Islam sprechen, warum die Araber so waren. Drittens, und das ist für mich sehr wichtig, dass man sozusagen die Abstammungen kennt, weil man sollte die Abstammungen kennen, eigentlich. Das gehört zu unserer Religion. Und nochmal sage ich, eher, wenn man das jetzt hört, was ich gesagt habe, dann weiß man, dass die Araber selber sozusagen Semiten sind. Ja, aber wie könnte man dann sagen, die sind Antisemiten? Das ist zum Beispiel jetzt von diesen vielen, sage ich jetzt, vielen Nutzen, was wir lernen können, wenn wir über solche Geschichte von den Arabern sprechen, barakallahu fikum. Das nächste Mal, inshallah, oder nicht das nächste Mal, diesmal machen wir und dann das nächste Mal fangen wir über die sozusagen die Staaten und die Königreiche im arabischen Halbinsel zu sprechen. Ja, akhwa, shubil jazira al-arabiya, fariqan. Bedu u hadar. Bedu u hadar. أما البدو هم الذين يرتحلون وراء العشب والكلا ويتتبعون مواقع الغيث والمطر. يعني كان عندهم بيوت من وبر وشعر وينتقلون أهل البادية. وأما الحضر هم الذين يسكنون القرى والمدن ويسكنون بيوتا، يعني كانوا أغلبهم في اليمن وعلى تخوم فارس والروم. وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن سبأ وعاد والأحقاف وثمود وهذه المناطق إن شاء الله. طيب دي أغابة دي إن دا أغرابشن هلب إنزل قليب تابن دي زن زواي جروبن بدوين ودي زن ديزة لويتة دي زلتة قهبت تابن aus Wolle und aus Fell von Tieren und sie waren immer sozusagen in Auswanderung. Sie haben immer geguckt, wo es Grün gab und Regen und dann kamen sie mit ihren Vieh, mit ihren Tieren und die haben dort gelebt für bestimmte Weile und dann haben sie das geändert. Die sind die Beduinen. Die andere Gruppe von den Arabern, die waren die Leute, die in den Städten gelebt haben, in Dörfern und Städten. Und die haben richtige, sozusagen, Häuser gehabt. Und die meisten von ihnen, die waren südlich in Jemen. Oder die waren die Leute, die zu Persien, an die Grenze zu Persien oder an die Grenze zu den Römern gelebt haben. Und da gab es auch manche Städte dazwischen. Also wie Mekka, Medina. Die waren sozusagen Städte. Die waren keine Beduinen, aber es gab um Mekka, um Medina Beduinen und die haben sozusagen immer, die waren in Auswanderungsbewegung. Das ist bis hier heute, inshallah. Das nächste Mal sprechen wir über Saba in Jemen. Wir sprechen über Saba, dann über Ad, Thamud und dann Barakallahu fikum. Reden wir über andere sozusagen manche Städte in den arabischen Halbinsel und über Königreiche, die dort waren Und dann später reden wir über religiöse Lage von Arabien, politische Lage von Arabien, wirtschaftliche Lage von Arabien und dann Religionen, die dort waren. Und dann später, inshallah, fangen wir über Ibrahim a.s. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Schlechtes von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Du hast Frage gehabt? Ich wollte noch mal sagen, den Lügen von den Orientalisten, sicherlich ist es für die Propaganda, haben teilweise Orientalisten vielleicht auch bewusst gelogen, aber ich denke, wir sollten es nicht generalisieren, dass alle Orientalisten prinzipiell lügen über die arabische Welt. Das stimmt. Ich denke, dass die Orientalisten auf beiden Seiten Gutes getan haben, um dass wir uns einander besser verstehen. Die Orientalisten sind drei. Die Orientalisten sind drei. Es gibt Leute, die waren sozusagen gekauft, damit sie den Islam schlecht darstellen, weil sie selber aus ihrer, sozusagen aus ihrem Glauben den Islam nicht gemocht haben. Deshalb haben sie gelogen. Andere, die waren sozusagen, die haben versucht, die zweite Gruppe, die haben wirklich versucht, sachlich zu bleiben. Sachlich zu bleiben. Und die, manche von ihnen, die haben sozusagen, als sie den Islam studiert haben, die waren sachlich, aber der Fehler, was sie begangen haben hier, da sie haben bestimmte Überlieferungen übernommen, ohne das zu prüfen. Und diese Überlieferungen an sich selbst waren gelogen. Weil wir im Islam, wir haben Überlieferungen, die erfunden sind und gelogen sind. Deshalb, wenn man das nicht weiß, dann übernimmt man das. Und die dritte Gruppe von Orientalisten, die waren diese Leute, die so begeistert waren vom Islam, dass sie über Islam so gut geschrieben haben, vielleicht in bestimmten Themen besser als die Muslime. Aber die sind sehr wenig. Die sind sehr wenig. Aber als ich es gesagt habe, ich habe nicht gesagt alle in diesem Zusammenhang, sondern diese Orientalisten, die Lügen absichtlich verbreiten gegen den Islam. Und das kennen wir heute hier in Deutschland. Es gibt Islamwissenschaftler, die Lügen absichtlich über Islam verbreiten. Und die wissen, dass es gelogen ist. Beispiel, gibt es Heiligenkrieg im Islam? Natürlich nicht. Heiligenkrieg haben wir nicht, weil der Krieg niemals bei uns heilig ist. Aber wieso siehst du bis heute Religionswissenschaftler, die sagen, die Muslime rufen zum Heiligen Krieg? Warum diese Lüge dann? Ja gut, ich meine, das ist speziell der Peter Scholl-Latour, der sich als Islamwissenschaftler ausgibt, als Orientalist ausgibt. Aber de facto, er ist kein studierter Orientalist, er spricht noch nicht mal Arabisch. Er hat halt, wie das immer das Problem ist mit den Medien, dass er die Mittel kennt, um eine Geschichte zu vermarkten und der bauscht es auf. Und Orientalisten haben ein Buch in Gemeinschaftsarbeit publiziert und haben den Peter Scholl-Latour auseinandergenommen und haben ihn praktisch geoutet, haben der Welt gezeigt, der Mann vertritt nicht eine Meinung eines Orientalisten. Erstmal, weil er kein Orientalist ist. Er ist kein studierter Orientalist. Ja, aber was ist ein. Er spricht noch nicht mal die Sprache. Okay, was ist ein Orientalist? Also ein Orientalist muss zunächst einmal muss er Arabisch sprechen. Lassen wir Arabisch sprechen. Was ist er? Wer ist ein Orientalist? Ja. Das ist nicht die Antwort jetzt. Ein Spezialist, jeder kann sagen, ich bin ein Spezialist. Aber wer ist ein. Schau mal, ein Imam. Wer ist ein Imam? Ein Imam definiert man so, das ist der Vorbeter einer muslimischen Gemeinde. Der führt die Gebete und Deutung, dass er die Führer ist. Das bedeutet Führerperson, Vorbeterperson und eine Person, die Wissen in der Religion hat. Wer ist ein Orientalist? Ein Orientalist ist durch eine etablierte Lehre gegangen und ist von etablierten Gelehrten, die auch Die auch wie er sind. nein, die auch international anerkannt sind, Wer erkennt Sie international? publiziert. Naja, ich meine, wenn wir so anfangen, wenn wir Wo hat er seine Lehre her? Das ist gut und das machen wir. Wo hat er gelernt? Wo hat er seine Reputation? Das stimmt. Das ist eine richtige Frage. Das ist für eine Frage. Dann können wir im Prinzip keinen Gelehrten anerkennen. Doch. Weil doch. Wir müssen ja irgendwie eine Struktur finden oder eine Struktur anerkennen, ja, wenn wir lernen wollen. Ich muss ja irgendwie. Das ist, was ich von dir haben will. Das ist genau diese Frage, was ich von dir als Antwort haben will. Was macht ein, was, wie kann man bestimmen, dass diese Person Orientalist ist und dass diese Person nicht? Das ist genau, was ich will. Ah, und das ist die Sache. Ein Orientalist, du sagst, der hat etablierte Lehre gehabt, etablierte Gelehrten. Erstmal, wer bestätigt sie? Und diese Frage, die du gestellt hast, wir können einen Imam dann fragen. Wir können den Imam fragen, woher hast du dein Wissen und sowas? Das stimmt. Und das machen wir schon. Das bedeutet, wenn jemand jetzt zu mir kommt und der will einen Unterricht bei mir halten hier in der Moschee, dann stelle ich ihm diese Frage, woher hast du dieses Wissen, was du hast? Wo hast du gelernt? Bei wem? Von wem nimmst du? Was sind deine Beweise für das, was du erzählst? Aber wenn wir zum Beispiel Orientalisten, ich kenne viele, die in Deutschland hier als Orientalisten oder Islamwissenschaftler sind, aber glaub mir, nach meiner Auffassung und nach dem Wissen, was ich jetzt, sage ich jetzt, mehr als die Hälfte meines Lebens gesammelt habe im Islam, ich kann dir sagen, die sind gar nicht, das sind nur ein paar Sachen, was man vielleicht an einer Uni gelernt hat und die man sozusagen vererbt hat oder von dem anderen genommen hat, ohne dass man die Zusammenhänge kennt. Das bedeutet nur, weil einer was gesagt hat, dann sagen wir ja auch. Und deshalb habe ich dir ein Beispiel gegeben. Du hast zum Beispiel Peter Scholatour gegeben. Ich habe niemals behauptet, dass Peter Scholatour ein Gelehrter wäre oder ein Islamwissenschaftler wäre. Peter Scholatour ist nur ein Reisender, der in manchen arabischen Ländern gelebt hat. Und weil er sozusagen diese Länder, weil er in diesen Ländern war, dann hat er Ahnung von dem Leben von den Leuten und er erzählt, was er genau erlebt hat. Aber Peter Scholatour ist für die Leute wahrhaftiger und sozusagen die Leute nehmen von ihm mehr. Warum? Weil er etwas erzählt, was tatsächlich ist. Aber die anderen, die sich nennen Orientalisten, die erzählen etwas, was nicht die Wahrheit betrifft. Die stecken ihre Meinungen oder ihre Ansichten in der Religion. Und deshalb sind sie nicht mehr wahrhaftig. Die sind für uns nicht mehr kompetent. Weil wenn jemand kommt zum Beispiel und sagt, diese Muslime, die zum Heiligen Krieg rufen, dann hat er einen Minuspunkt. Dann kommt er und sagt, unter den Gruppierungen, die zum Islam gehören, sind die Ahmadiyya. Dann hat er 2 Punkte verloren. Dann kommt er drittens und er sagt, ja, die Ismailiyya oder die Baha'i, die sind auch Muslim. Dann hat er 3. Punkt verloren. Und dann kommt er und sagt, als Beispiel für die Muslime, die offen sind, Tanso Chiller und wie heißt diese Benazir Bhutto. Das sind Beispiele für die gelungene Integration in der Weltgemeinschaft. Dann hat er den 4. Punkt verloren. Deshalb, wenn man auch sagt, für mich ein Orientalist, weißt du, wer ein Orientalist ist für mich? Das ist eine Person, die kein Muslim ist. Eine Person, die kein Muslim ist, die den Islam gelernt hat mit bestimmten Absichten. Und diese Person dann, der hat etwas vom Islam genommen und dann hat er seine Meinungen sozusagen zum Islam niedergeschrieben und er hat den Islam in seiner Art und Weise, wie er versteht, wiedergegeben. Nicht, was der Islam sagt. Und deshalb hat er bestimmte Stellen missbraucht, damit er zeigt, dass man aufpassen sollte vor dieser Religion. Und deshalb hören wir heutzutage von manchen Islamwissenschaftlern oder Theologen oder sogenannten, sage ich jetzt, Islamkenner oder Experten, ist mir übel, wie zum Beispiel Cem Özdemir oder andere Leute oder diese Kakakobukuk oder ich weiß nicht, Akçe, Makçe und Açken und Maçken, diese Leute, ja. Wie heißt die? Lale Akgün, Lale Akgün und so weiter. Diese Leute, die haben keine Ahnung. Und dann missbrauchen sie die Religion, um ihre Positionen zu haben. Das bedeutet, wenn dieser zum Beispiel Tim Özdemir nicht mehr vom Islam spricht, sowieso ist er ein Alawit und ein Alawit ist kein Muslim. Aber wenn er vom Islam nicht mehr spricht, weißt du, dann hat er keinen Wert mehr bei den Grünen oder bei allen. Wenn diese Lale Akgün nicht mehr über Islam spricht, dann was hat sie von, was kann sie anbieten? Gar nicht. Weil die Deutschen, die sind so viel, die brauchen keine Türken. Ja, das ist die Sache, das ist die Tatsache, ich rede von der Wahrheit. Deshalb, verstehst du, wo die Sache ist? Wie heißt du nochmal? Oliver. Oliver. Verstehst du, wo die Sache ist? Ich meine jetzt, jeder kann den Islam lernen und er kann seine Meinung dazu haben. Aber wir auch als Muslime, wir haben auch Meinungen zu bestimmten Themen. Wenn ich jemanden sehe, zum Beispiel habe ich dieses Beispiel. Ich sage jetzt als Muslim und hier alle Muslime, die hier sind, frag mal sie. Ja, wir fangen bei einem. Gibt es bei uns al-Harb al-Muqaddasi? Heiliger Krieg? Gibt es bei uns sowas? Gibt es bei uns sowas? Es gibt bei uns nur Dalil. Dalil. Na. Ich habe hier gehört. Ah. Ja, wir sind alle da. Wir sagen alle, nein, wir haben sowas nicht. Aber wenn einer sagt, ich bin Islamkenner, und der kommt und der sagt das nochmal, wie sollen wir das verstehen? Jetzt zum Beispiel, du sagst mir, ich habe dich gestern gesehen. Sag mir, wo? Ich sage dir, wo? Du sagst mir, im Zentrum. Ich sage dir, ich war gestern überhaupt nicht draußen. Ich war nur in der Wohnung und in der Moschee. Ich war überhaupt nicht draußen. Also ich denke mal, Sie haben da sicherlich einen Punkt. Trotz alledem würde ich nicht mitgehen, um zu sagen, dass alle Orientalisten. Ich habe nicht gesagt alle. Aufpassen. Auch Nicht-Muslime nicht sich eine Ansicht erarbeiten können aus Originalquellen. Das sind Orientalisten wie Ibn Goldeser, der hat die Originalquellen, die Hadithe studiert und er hat nicht von irgendjemandem genommen, sondern er hat von den originalen Quellen versucht zu interpretieren. Oder erstmal aufzuzeigen, was denn ist. Und ich denke schon, dass diese Orientalisten eine gewisse Reputation haben mit der Arbeit, die sie geleistet haben, um uns das aufzuzeigen. Und diese Orientalisten generieren Wissen, wie andere Menschen es auch tun. Dafür bin ich dankbar und dass ich die alle jetzt oder jetzt generell jemanden ablehne, weil er nicht Muslim ist und sich darüber ein Urteil erlaubt, da würde ich auch nicht mitgehen, weil gerade der Außenstehende kann sich, also der nicht einer Gruppe zugehört, ist immer in einer vorteilhaften Lage, sich ein Urteil zu bilden über eine Gruppe, weil er nämlich nicht ein Teil dieser Gruppe ist und weil er nicht von dieser Gruppe beeinflusst ist. Weil eine Gruppe ist ja auch immer, hat ein Vor- und ein Nachteil. Sie trägt ein, es gibt eine Heimat. Auf der anderen Seite verlangt eine Gruppe auch immer eine Anpassung an bestimmte Regeln. Und es gibt vielleicht den ein oder andere Gruppenmitglied, was mit diesen Regeln nicht einverstanden ist. Und wenn das dann geäußert wird, dann ist in der Regel die Reaktion der Gruppe so, dass dieser jemand ausgestoßen wird. Und da dieser jemand nicht ausgestoßen werden möchte, weil wir alle eine Gruppe brauchen, wir sind soziale Wesen, ja. Versuchen wir uns dieser Gruppe, ich sage, dass ein Außenstehender vielleicht sogar eine bessere Meinung hat, in bestimmten Winkeln Kritik zu üben, Dinge aufzuzeigen, wo wir alle von lernen können. Das ist gut, aber jetzt, schau mal, wir reden aneinander vorbei. Ich rede nicht jetzt, dass ich dir sage, du darfst keine Meinung bilden. Das habe ich nicht behauptet. Ich habe auch nicht behauptet, dass kein Außenstehender den Islam nicht lernt. Das habe ich auch nicht behauptet und das habe ich nicht verlangt. Ich habe auch nicht behauptet, dass wir jede Meinung nicht akzeptieren. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich habe auch nicht behauptet, dass alle Orientalisten sozusagen alles, was sie gesagt haben, sozusagen zurückzuweisen ist. Das habe ich auch nicht behauptet. Aber ich rede von einem anderen Winkel. Und zwar, wenn jetzt jemand kommt und ich sage ihm, ich bin Moslem, und die Muslime sagen, dass dies nicht von unserer Religion ist, dann will man uns das aufzwingen. Doch, das ist von eurer Religion. Ist das fair? Ist das gerecht? Ich möchte mal eins auch klarstellen. Also ich möchte nicht irgendetwas aufdoktorieren. Sehr schön. Indem ich mich, es ist nur ein Austausch. Also es ist Oliver, Oliver, bitte, bitte, Entschuldigung, verstehe mich nicht falsch. Davon ist es eine Diskussion, keine Debatte. Wir müssen nicht an ein Ende kommen und eine Entscheidung treffen. Das ist gut, wenn du das sagst, Also aber die Sache ist so, für mich jetzt angenommen, ja, für mich, wenn eine Person falsche Informationen über den Islam bringt, weil man selber falsch verstanden hat. wo ist Unwissenheit? Aha. Und wenn jemand diese Unwissenheit verbreitet. Dann ist es noch schlimmer, Aha. Und ja. das meine ich. Ja gut, das ist Unwissenheit, Ja, aber aber nach deiner Auffassung. da müssen wir dann praktisch gegen anargumentieren. Beide Genau. Seiten müssen dagegen argumentieren, auch was der Peter Scholl-Latour. Lassen wir Peter Schollatour ist kein genau. Nein, nee, für mich ist das das Beispiel, was eine Meinung einer breiten Masse vorstellt, die nicht der Wahrheit entspricht, die nicht der Essenz des Islams und der islamischen Menschen entspricht. Die eine Meinung porträtiert, die negativ für die Muslime ist. Und darum ist es für mich, ich bin daran interessiert, dass das Wahre vom Islam und die Menschen vor allen Dingen, die ihm angehören, dass das in die Köpfe der Menschen reingeht. Weil wenn das nicht passiert, dann haben wir irgendwann ein ganz großes Problem. Aber die Leute, die werden das nicht akzeptieren. Wenn wir vom wahren Islam sprechen, dann sind wir ja automatisch Fundamentalisten, Extremisten. Und das ist die Sache. Okay, wir müssen noch viel reden. Ja, natürlich, aber das ist die Sache. Ende haben. Deshalb, wenn man von solchen Leuten spricht, jetzt zum Beispiel manche Orientalisten, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir kennen ein paar Leute hier, die in Leipzig sind und die nennen sich auch, dass sie sozusagen Brücken bauen wollen und so weiter. Aber diese Leute, die sind total, was sie erzählen und was sie sozusagen berichten vom Islam, das ist total gegen den Islam an sich selbst. Und ich kenne eine Person selber. Wenn er in Deutschland ist, dann redet er über Islam sozusagen in ein Gesicht. Und wenn er in die arabischen Ländern, um Spenden zu sammeln, wenn er dort ist, dann spricht er anders über den Islam. Dort sind die Muslime gut und der Islam ist super. Aber hier an der Universität ist der Islam naja, da muss man das nicht so sehen. Und deshalb, vielleicht die Erfahrung, die du gemacht hast, ist anders als unsere Erfahrung. Aber wir kommen zu einem sozusagen einen gemeinsamen Nenner. Du und ich. Wir sind dagegen, dass man Unwahrheiten verbreitet. Wenn man falsche Interpretationen hat, dann darf man das nicht weiter sozusagen verbreiten. Sind wir so? Okay. Das ist, was ich meine. Okay, das ist gut. Nee, wir sind keine Minderheit jetzt. In einem Land, Wahrheit. Nee, nee, wir sind keine Minderheit. Wir haben die Wahrheit. Ja gut, ich meine, Das kann man diskutieren, Oliver. von der Masse in diesem Land seid ihr die Minderheit. Eine Minderheit ist von einer Das wird bestimmten. sich ändern in 20 Jahren. Ja, das weiß ich auch. Deswegen sitze ich auch hier, dass ich meine neuen Führer kennenlerne. Nee, nee, ich will kein Führer werden, Oliver. Aber im Prinzip, wenn der Islam, der wirkliche Islam, sich manifestiert, In Deutschland, dann habe ich keine Angst. Ja, das ist gut. Ich danke dir auch für diese Meinung. Aber die Sache ist so, wir haben hier das Ziel nicht, dass wir sozusagen hier uns manifestieren in Deutschland oder fakturieren auch, sondern was wir hier haben, das ist eine Sache, dass wir nur unsere Religion pflegen, in einer sozusagen, in ein Klima, würde ich sagen, dass wir frei leben können. Und das ist unser gutes Recht, sozusagen, wenn man über uns etwas sagt oder von uns etwas erzählt, dass wir sagen, stopp, das ist nicht der Islam. Das macht auch die Kirche, das machen auch die Juden, das macht auch die Bundesregierung, das macht jeder. Das wird, wenn ich von Oliver spreche jetzt, ja, ich sage, ich habe Oliver gestern mit 5 Frauen gesehen und deine Freundin oder deine Frau hört das. Dann kommt sie zu dir, ah, du warst mit 5 Frauen gestern. Ich sag sie, nein, das stimmt nicht. Dann sagt sie, aber einer hat das erzählt. Sagt, nein, der lügt. Automatisch wird das. Aber warum hier sagst du sofort Lügen? Warum sagst du hier sofort, das stimmt nicht? Warum wehrst du dich dagegen? Weil diese Interpretation, was du gehört hast, eigentlich falsch ist. Und das ist in diesem Zusammenhang das Gleiche, was wir heute als Muslime erleben. Wir wollen keine Deduktivität. Wir wollen in diesem Zusammenhang klare Haltung. Und wir wollen nicht gemobbt werden, auch in unserer religiösen Praktizierung. Das ist unser Anliegen. Und ich selber, ich habe mit vielen sogenannten Islamwissenschaftlern oder Religionswissenschaftlern oder Orientalisten. Ich habe mit vielen von ihnen diskutiert. Und nach meiner Meinung, nach diesen langen Jahren, und ich denke, ich meine, ich diskutiere diese Themen mindestens seit 11, 12 Jahren. Und ich kann dir sagen, von oben bis unten, das bedeutet diese Schichten. Politik und Kirchenvertreter, Bischöfen und so weiter, bis zu einem, der auf der Baustelle arbeitet, der will nur die Bildzeitung gucken und ein Bier trinken. Ich habe mit diesen ganzen sozusagen Schichten diskutiert und ich kann mir diese Meinung bilden. Deshalb, da habe ich gesagt, die Orientalisten, die sind Gruppen, die sind nicht alle die gleichen und da kann man nicht alles verallgemeinern. Aber das ist mein gutes Recht, das ich verlange. Wenn jemand über meine Religion spricht, dann muss man die Religion richtig verstehen erstmal. Und das kann nicht jeder. Auch es gibt Muslime übrigens, die die Religion nicht verstanden haben, aber die reden über Islam. Es gibt hier bei uns in Leipzig auch manche, die reden über Islam oder die wollen Islamvertreter sein. Aber die sind nicht. Und wir als Muslime, wir akzeptieren diese Leute nicht. Trotz, dass er so kommt und sagt, ich bin Muslim. Und auch, so sage ich dir noch etwas. Vielleicht hast du von manchen gehört, die sozusagen unter Muslimen bekannt sind, uns Vertreter. Akzeptieren wir diese Leute sozusagen als Gelehrten? Sei sicher, nein. Wir akzeptieren sie weder als Gelehrten noch als Vertreter für uns Muslime. Aber wenn man die Namen heute sagt oder wenn man diese Namen nimmt, dann sagt man ja klar, der ist Vertreter von Muslimen. Aber ist das so für uns? Natürlich nicht. Und wie du gesagt hast, dass eine Außenperson, dass er sozusagen Islam lernt und dann bildet sich eine Meinung, dann okay, wir sagen, wir müssen jetzt trennen. Es wird eine Meinung, was man sich selber gebildet hat oder entwickelt hat, und zwischen der ursprünglichen Informationen, die wir in der Religion haben, und gerechterweise sollte man den Islam so verstehen, wie die Regeln und die Maßstäbe, die im Islam sind. Du kannst nicht die Regeln und Maßstäbe von Judentum über Islam verwenden. Und du darfst auch nicht die Regeln und Maßstäbe des Islam bei Christentum verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt komme als Moslem und ich sage, im Evangelium steht das und das und das, und das soll man so interpretieren, da sagt mir ein Christ sofort, nein, Sie müssen erstmal den Kontext verstehen und die Exegese dieses Geschehens sozusagen verstehen und wie man das definiert und so weiter. Okay. Diese Person, warum sagt er das? Sagt ja, weil diese zum Beispiel Verständigung. Wir reden von Verständigung und wir können immer von ein Resultat sprechen und von einer Folgerung. Das bedeutet, hast du die richtige Regel verwendet? Hast du die richtigen Informationen? Weißt du, kennst du die Maßstäbe? Verbindest du alles zusammen mit Weisheit? Dann hast du ein Resultat. Deine Meinung wird eher richtig sein. Aber kennst du die Regel nicht? Kennst du die Maßstäbe nicht? Hast du keine richtigen Informationen? Resultat, deine Meinung wird sehr weit sein von der Wahrheit entfernt. Und das ist, was ich meine hier. Wa afwan. Bis Mittwoch. Mittwoch ist Koran. Wir haben jeden Tag. Wenn du willst, auch kannst du jeden Tag kommen. Das ist ab 18.30 Uhr. Morgen reden wir über... Morgen sind wir, reden wir über die Schurut von La ilaha illallah. Er ist gelernter Quantenpfleger. Du kannst vor ihm die neue Technik lernen. Ja? Das ist gut. Wo war der Abend? Ja? Wo warst du? Riyadh, Jeddah und Dahran. Wo Jeddah? Jeddah, King Faisal, Spezialist. Ja, dann hast du sehr schöne Erlebnisse dort gehabt. Ja, das kenne ich. Alaikum salam, Subhanakallah, die Brüder und Schwestern im Internet, inshallah, in einer Stunde weitermachen, inshallah. Ist die Admin da? Ist die Admin da? Ja, wir können das so machen. Kannst du nur namentlich bleiben drinnen, damit der Raum nur offen bleibt. Ich gebe allen Rot. Wer ist von den Brüdern und Schwestern bereit, etwas sozusagen laufen zu lassen, vielleicht Unterricht und sowas? Der schreibt mir eine 1. Dann lasse ich 2 oder 3 ohne roten Punkte. Ist sie da, Nadia? Okay, Nadia, und wer noch ist bereit zu helfen? Wer ist bereit zu helfen, wenn bei ihr was passiert und so was? Vielleicht lässt du einen Unterricht laufen, Schwester, bis wir kommen, inshallah. Jetzt Najib kommt rein. Vielleicht lassen wir Najib auch. Okay, dann in einer Stunde ungefähr machen wir weiter. Ich gebe jetzt Ruth, weil der Admin nicht da ist. Und dann inshallah barakallahu fikum, in einer Stunde machen wir weiter, bi idhni ta'ala. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.